Arbeit. A-R-B-E-D. Arbeit. Was heißt Arbeit? Kein Schwein leise ist. 3 Sekunden Zeit. 3 Minuten, ne? Kein lang. Schwein. Ja, Entschuldigung, ihr wisst ja, wo ich herkomme, ne? Also, Arbeit. Also, gestern ruft mich einer an, Mensch, das muss ich auf der Bühne bringen. Was heißt Arbeit? Ja, was heißt Arbeit, Jungs? Also, ah, oh, wer ist es? Die Habers ist die Band. Stimmt das? Ne? Stimmt das, Herr Müller? Ne, Arbeit. Die Habers ist die Band normalerweise. Die Habers ist die Band und die Gruppe. Stopp. Ja, das heißt Anton, Richard, Bertha, Demitor, Arbeit. Also um das richtig zu stellen, der Müller Franz Zement natürlich, die Firma, die früher Röschling Völkling hieß, die heißt jetzt Arbeit Saarstadt. In diesem Quiz geht es darum, rauszukriegen, was es Arbeit heißt. Das sind ja irgendwie für Deutscher, der konnte nichts damit anfangen. Ne? Was heißt Arbeit? Wer ist das dann keiner? Was heißt es denn? Oh, oh, der ja, was heißt Arbeit? Bitte, Arbeit. Da greift doch mal Bäcker. Arbeit. Arbeit bis Ende Dezember. Holt ihr ein Bier an der Theke ab. Ja, das ist die Intelligenz hier. Computerfachmann. Darf Schmetzinger, komm hoch. Ah, hin und rum. Bäcker, ach. Ja, Bäcker. Der Carsten. Bäcker hat ja geflüstert. Wo ist der Carsten? Carsten, geh auch. Ah, das reicht, ne? Schon schwitzt so. Mit deine. Ja, Jungs, die Schuhe sind gut, ne? Sind auch von meinem Vater. Wir begrüßen die Delegation des Jugendzentrums Wittlings. Haben wir schon begrüßt. Sind Leute aus Schwalbach hier? Schwalbacher alle, die aber mal hier schreien. Gott. Salui! Salui! New York City! Frankreiche! Ey, wo kommen dann alle her? Aus dem Gau! Please Menge Bolsche oder wie das heißt. Ensheim! Die Ensheimer, der. Hey! Also, Ens kann ich euch sagen, Jungs, in Ensheim gibt es eine gute Szene. Jedes Jahr so irgendwann im Sommer Festival. Spitze. Spitze. Achso, wo kommen die ganzen Leute her? Wer meldet sich mit der Meldeplatz aus der Single hoch? Bitte zu ihr, meldet euch. Kenner, meldet sich Kenner heute als Single. Nie wieder arbeiten. Werniger. Franz. So, ich schwenge an. Komm, ich schwenge an. Und Leute, es darf dann eher noch mitgesungen werden. Hier, der Meier Show übrigens direkt vom Jupiter eingeflogen. Ah ja, stell's dir vor. Am 15. Dezember im Jugendzentrum Püttlingen geschmacklos. Stimmt das? Stimmt das? Am 16. Dezember im Jugendzentrum bin ich. Ätzendes Kabarett, oder wie? Ah ja, also ich habe sie doch schon begrüßt. Was soll ich da machen? Ich bin ja dabei, Mensch.